Production. Merke auch schon an der Stelle, es ist neun, schwindelig für mich, scheiß und ich weiß nicht, was ich machen soll. Denn jeden Tag vermisse ich dich mehr und es ist nicht toll, denn ich will diese Leere der vergangenen Tage. Und würde ich dich sehen, hätte ich noch eine Frage, wieso nicht, warum tust du mir das an? Ich konnte es nicht fassen, glaubte nie daran, wir waren so glücklich, hatten alles, was wir brauchten. Eine Liebe so groß wie die Welt, ein Platz zum Verschnaufen, wieso du mich so fertig machst, kann ich mir nicht erklären. Ich sitze jetzt jeden Tag alleine rum und schaue fern, fern, immer ferner in die Welt hinein, denn ohne dich kann ich echt nicht sein. Ich bin am Bein und verzweifle an dir, warum kannst du mich nicht mehr lieben, Girl, wieso bist du nicht bei mir? Ich weiß bis heute leider nicht, wo der Fehler war. Gab der Liebe Wärme, Zärtlichkeit und das jeden Tag. Jetzt ist alles dunkel und ich höre sie auf der Straße reden. War ich wirklich schlecht zu dir? Ich bin noch immer da gewesen, hab dich nie verletzt, Freundschaften aufs Spiel gesetzt. Doch trotzdem siehst du nicht, wie wichtig du mir wirklich bist. Mir kommen die Tränen, Girl, mir fehlt dieser Stress sehr. Ich werde wach und neben mir ist das Bett leer. Keiner, der mir sagt, dass er mich liebt und mich schätzt. Keiner ist mir da und ich dachte, wir wären perfekt. Alles ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Nur ist das alles hier kein Traum, da du zum Greifen nah bist. Mir fehlt ein heißer Atem, wenn du mir ins Ohr flüsterst. Doch nicht, als du mir sagtest, dass du fort bist. Und jetzt bin ich wieder ganz allein. Wie gern würde ich mit dir wieder am Anfang sein, Girl? Ich kann dich nicht verstehen. Ich hab's mir lang genug mit angesehen.